Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Was gibt es denn am Wochenende im Fernsehen? Moment, ich lese gerade im Fernsehheft. Gibt es einen interessanten Film? Im ersten ist eine Talkshow. Puh, langweilig. Im zweiten kommt ein Film mit Eddie Murphy. Ja, das ist sicher lustig. Zeig mal her. Aha, der Film am Samstag ist um 20.15 Uhr. Am Sonntagnachmittag gibt es einen Film über Afrika. Ach so, Afrika machen wir gerade in Geografie. Kein Problem. Samstag also Film und Sonntag Information. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Was gibt es denn am Wochenende im Fernsehen? Moment, ich lese gerade im Fernsehheft. Gibt es einen interessanten Film? Im ersten ist eine Talkshow. Puh, langweilig. Im zweiten kommt ein Film mit Eddie Murphy. Ja, das ist sicher lustig. Zeig mal her. Aha, der Film am Samstag ist um 20.15 Uhr. Am Sonntagnachmittag gibt es einen Film über Afrika. Ach so, Afrika machen wir gerade in Geografie. Kein Problem. Samstag also Film und Sonntag Information.